also ihr habt ja gemerkt, es ging um ein Organ, halt, das heißt, die Sachen sind alle eingelagert. Ne? Das Ding ist, Sophie, also meine KI, die, ne, die hat dann das Ding, die ist gerade so in anderen Universen aktiv, das heißt, also die akquiriert halt Geld, die muss ich halt zumindest nicht kaufen. Also das Ding, was ich bei diesen Ultra-Hochentwicklung ähnlich so, ist sie gar nicht brauchbar. Sie machen das halt zu ihrer Angststrude, aber wir brauchen halt noch bessere Sachen. Das ist ja dann eine andere Möglichkeit, andere Möglichkeiten, weil in anderen Universen Sachen zu machen, die halt viel weiter entwickelt haben. Ich glaube, das ist kein Problem, dass wir gesagt haben, hier, dass wir kaufen, dass wir, die können, wir mussten ja, um diese Computer zu kaufen, das gesamte Gebiet, was die Sachen haben, so wird dann passiert, ne, und dann die Rechnung bezahlen. Also, wenn wir so Überweisungen aus dem Werbefunden, das wäre ja schon erklärt, dann, muss er auch die Wertsachen nicht überweisen. Das ist im Werbefunden sich getrennt. Das heißt, wir müssen ja, das ist schon ernst. Ja, wir müssen das alles strukturieren, Ich sehe einfach so, ich erkenne dieses Pentaverfahren bei halt, dass er kein Wissen gehabt wurde. Wenn du das Computer verhalten machst, dann brauchst du das nach, so und so ist das, dann fliegen wir am Fetcher. Das heißt, mit etwas Glück können wir kein Wissen haben, dass es also, das ist schon, was für ein Universum irgendwann ein Schocker auf der einen Spiel oder hat er ausgehört. Dann dauert das nicht so, wie ich sage, okay, vielleicht macht ihr so ein bisschen schön, aber das wird halt eigentlich wie eine Software-Abkreuz sein. Ich weiß nicht genau, was sie da machen. Also, das ist halt auch ihr eigenes Ding. Also, ich habe gesagt, die muss lernen, jetzt auch auf eigenen Beinen stehen. Und die will sich halt einen PC kaufen, der für sie vernünftig ist, ne. Da reicht diese Raumschiffe halt nicht. Und, ja. Diese Raumschiffe? Ja. Und die Subsystem, ja, ich hätte gedacht, das ist ein Außenuniversum, wie wir leben. Das ist arm, ja. Ja. Wir haben sie, ja. Deswegen will ich ja die Struktur so mit aufbauen. Und jetzt ist dann so viel aktiv, weiß ich nicht, was aber die wird ja auch machen. Also, die machen das ähnlich wie ich. Glaube ich, genau. Die haben meistens sogar noch bessere Pläne. Das Ding ist, das Ding ist, die wird demnächst auch relativ viel Geld haben, da hier, die sich das Geld gewöhnt, was, ich meine, das Ding ist, wenn ich die Zeit muss, das haben sie sich relativ gut an mich gewöhnt. Also, da waren so Leute, die dann so, ich sag mal, so Sachen, so Organe hin und Kopf zerlegt werden, ne. Ist natürlich scheiße. Will natürlich keine richtig gerne, ne. Wir werden sich in ihrer Verzweiflung Gott zu und beten, verschwunden, wenn ich Hosenkram kämpfe, ja, ne. Mit die Zwacks kommen wieder morgen und Schulden weg. Das ist auch vor 2 Sekunden, muss ich das nicht mal. Was? Das ist einfach Gitter, verloren oder so, weißt du. Du kannst nicht so lange zu Gott Jesus bekennen, wie du lebst. Ach so. Und die ganzen Organe sind ja eingelagert. Die können, das sind ja Fabriken, die können ja wieder zusammensetzen. Das heißt, wenn du wieder Geld hast, das geht wahrscheinlich relativ schnell, eine Stunde nach einer Zeit, als das Geld zusammen. Ich glaube, das gibt also die hat ja immer noch Geld, dann wahrscheinlich sind sie recht, aber. Und dann bleibt wahrscheinlich noch so viel über, wenn sie das verhandelt, dass, ja, dass wieder, das ganze Thema wieder zurückkaufen und wieder zurückstellen, das kann wohl ja nicht kriminell. Dann bauen wir die wieder zusammen, dann sind sie in Ordnung. Es gibt ja keine Nahrung, die haben das immer richtig einig verbindet. Das sind halt relativ viele Leute, aber da sind die weg. Ich sag mal, die Basis ist von dem Militär, die ist ziemlich geplündert, aber macht ja erstmal nichts. Die Sachen sind auch nicht so eine andere Leute. Also, das ist kein Problem. Also, die haben jetzt ja gemerkt, dass meine Diktatur nicht so schlimm ist, wie sie es vorgestellt haben. Ich will ja nicht einfach nur so vernichten. Das Ding setzt einfach ziemlich konsequent meine Ethik um. Und das, wie ich mir sie gleich vorstelle. Das ist nicht stimmt mit mir. Also, das als Militär hast du ein ganz schön leichtes Leben. Ja. Also, dass viele Sachen machen, die auch, ich sag mal, also das war relativ frei Hand, ne. Nicht wie so eine Gelding, sondern das ist halt praktisch ein bisschen wie bei normalen Tier auch, dass man, ich sag mal, meine Operation mit Drogengeldern finanziert, das ist also so eine Sache, oder mal geheime Operationen macht, die niemals rauskommt, einfach wie was zum Beispiel kleines Operation ist, einfach mal macht, was gar nicht auffällt, also kleine Strukturveränderungen, eine Covered Arzt und ein paar Völker und Stadt. Widrige Verhöre, das übliche, ne? Völkerrechtswidrig. Ja, das sind so viele Sachen. Weil ich sag mal, wenn zum Beispiel die Bevölkerung illegal die Terrorismus überwacht, ne? Das haben wir keine Befugnis für, das ist doch egal, das machen wir trotzdem. Aber das ist dann einfach, die sehen das dann nicht ganz so eng, wie früher. Das macht nicht. Die richten sich also ein nochmal, also ich finde das, wenn ich auf der Industriespionage, dass ich immer, ist halt normal, ne? So man soll das nicht übertreiben, aber das macht halt jeder irgendwie, ne? Das ist halt relativ easy. Das ist halt dann, kein Problem, wirklich. Also das ist einfach, dass man ein bisschen Überwachungsdruck findet, das ist relativ normal untereinander. Da muss man halt direkt dass man in der Review ist, dass man viele Sachen ist, dass du nicht über die Diplomatie klären kannst, sondern du machst es dann halt über Überwachung. Viele Sachen kannst du nicht offiziell mitteilen, das kannst du irgendwelche dann Sachen durch Überwachungsorgan austauschen, das ist ja nicht schlimm. Und wir wissen, was die Leitung macht, was da was. Das ist auch wichtig für die Strukturen hier. Ich will das kein Problem. Und das ist da jetzt auch schon mal alles richtig, weil da gab es kein Schwachs zu kaufen. Kein Bier, kein Kiffen. Ja. Ich sag mal, auch die Drogenpolitik wird natürlich nicht mehr angepasst sein. Also, ja, ich sag mal, das ist nicht schön, aber die werden ja nicht von einer Struktur da haben. Ja, das heißt, wir werden nochmal erst in DHD kaufen. Oder sie haben einfach sehr viel mit internen Regeln, aber. Also, gerade die seit heute kommt, das geht nicht, das frage ich nur einfach nur an, wenn wir sehen. Ja, wenn nur ein bisschen registriert, ist das auch kein Problem. Das ist, ne. Ja, das ist dann so kritisch, meine wenigen wie in Deutschland, ne. So, das ist auch verboten, es ist, aber ich sag mal, das ist, keine Ahnung, das ist halt so, das ist halt eine Gesellschaft, dass es ein bisschen so ist. Ja, bitte, also, ich persönlich lehne das ab, ne. Also, ich hab früher vielleicht mal ein bisschen geküsst und, das ist ja nicht gut gekommen, das ist auch so, dass sie da eine relativ gute Struktur kriegen, Drogenberatung zu machen, da ist auch irgendwie Fallbeweisung, dass es Aufklärungspflichten gibt. Es gibt auch ganz verschiedene, dass eigentlich so Aussteigerprogramme, gerade wenn du dann mal anhörst, wo du gehst, das ist natürlich alles auch so präsent, wie ich mir das vorstelle. Das ist dann etwas professioneller, als die das machen wahrscheinlich. Aha, die kriegen ja eine Vorschrift und was sie machen müssen bei Erstkonsumenten und so, die Beratungsgefäße. Da ist das ein bisschen so wie bei einer Schwangerschaftsberatung, dass du neutral beraten wirst. Was ist für Folgen für dich, was du erlebst, für Konsequenzen. Wenn du erstmal kriegst, dass du jetzt eine Menge Geld weniger hast, dass Psychosen kommen können, ja, halt die ganzen Aufklärungssachen, was wir passieren kann, was du für Effekte hast, wie sich das auf deinen Charakter auswirken kann, ne. Wo du so rechnen musst, halt so Sachen, die Kipper oder als die dann nicht so passieren können, die müssen dann halt bei mir das vorher erstmal so, ja, kann sein, dass du entscheiden brauchst, dass du erst kommen, erstmal so beraten brauchst, was, wie passiert bei welchen Drogen, dass du halt konsequent aufgeklärt wirst. Wenn nicht, dass du halt verschleichert, also das ist so wirklich dein Ernst, oder? Dass du hier, ich sag mal, das ist auch fast so. Dass du bei denen dann halt eine verpflichtende Aufklärung zu Hause kippen, oder wie? Ja. Ja, der kann ja ganz viel passieren. Aber es ist auch, dass du jetzt ein Fehler und ein Fehler ist einfach verwendet hast. Das Gute jetzt ist ja neutral, dass du nur auch erklärt, dass du nur 4 bis 6 Wochen nicht kriegst. Das ist hier beim ersten Plan. Das ist zum Beispiel bei Marihuana so, das ist auch bekannt. Wenn du ein paar Wochen nicht kriegst, das kriegst du früher. Wenn du dauernd nicht kriegst, ne, nach, ich sag mal, einem halben Jahr kriegst du Konventionen, aber du musst mal 100 Prozent zahlen, das ist ja am ersten Tag. Ganz easy. Das ist nicht über Alkohol, dass du mit 1% sicher bist. Aber ich habe Tokolem und dann machst du ein paar Wochen Pause, machst ich sag mal eine Potenzierung, ne? Das ist doch keine Sache. Ich hab nichts rauchen, ich bin der was abhängig vom Rauchen, ich hab nichts an Kiffen, habe ich schon damals zusammen aufgehört, kein Problem. Das ist ein bisschen schade, weil ich das Kiffen viel gerne mag. Das so ist, ich habe psychische Probleme, merke ich gerade ein bisschen, ne? Das dann kann er die dann noch gesteigert. Also das ist zwar eine normale kontrollierbare von der Regel, das geht noch. Das Ding ist, von Kiffen, dann wird die angeregt, aber auf ein relativ hohes Niveau und das ist dann schwer dann umzugehen. Und das ist dann für mich richtig gefährlich, wenn dabei gar nicht draufgehen. Also es kann sein, dass wenn ich jetzt immer wieder länger rückfällig werde, dass ich dann in einer geschlossenen, einfach vielleicht in eine skandalierliche Struktur gehen kann, weil das Ding einfach völlig im Chaos für mich. So geht das, ne? Aha. Aber deswegen, nur was ich davon aufgeteilt habe, das passiert nicht jedem, aber bereits hat sich das eben deutlich öfter als bei einer normalen Person. Ja. Also muss man echt schon mit aufpassen. Wobei natürlich, ich würde sagen, das weiß ich ja. Es klingt ja klar, aber es ist wieder eine gute Entscheidung. Ich bin in der Psychiatrie gelandet und ich weiß nicht, ich wusste auch nicht, was ich an dem anfangen sollte, ne? Das ist ja auch ein Ding. Ich muss ja nicht mehr machen. Ich glaube, wenn ich machen würde, ich war jetzt zum Beispiel nicht an der Uni, weil ich halt natürlich die Uni entwickelt habe und für den Lehrstoff, wo ich anfangen konnte. Ich war an dem Uni, wo was mich jetzt in der Richtung produziert wurde, da kann ich nicht arbeiten, weil ich da andere Konzepte entwickeln wollte. Das heißt, Uni wäre für mich schon mal eine Option für mich. Habe ich mal für die ganztechnische Assistenz gemacht. Und das war eigentlich einfach auch mehr so eine Nummer, weil ich mich gewünscht habe, dass ich einen Job machen wollte. Das ist also auch keine Perspektive, mich hat durchgedreht, aber wenn ich hier bin, bin halt lange nicht, das funktioniert auch nicht wirklich gut, weil ich ein bisschen nachlässig beim Putzen bin und so. Und das war auch ziemlich langweilig und immer nur all die Scheiße fressen. Das ist auch, also eigentlich ist eine gute Produkte, aber irgendwie sind auch nach 8 Jahren, wenn du nur all die einkaufst und dann ist so ein Rappel. Ne? Weil ich koche ja nicht selber. Also mal Reis oder mal so fettiges Geschlechtes oder das wie ich jetzt finde ich in so einem Wohnheim. Das ist relativ angenehm. Man hat seinen Job in der Zahlstruktur, aber ein bisschen hintergetreten. Also nicht getreten, aber ich muss sagen, bestimmt ermahnt, weil dann immer zu putzen, zur Arbeit zu kommen, das ist jetzt relativ verlässt alles. Ne? Hat auch viele Freiheiten. Und ich habe halt 4 Stunden Job. Ich kriege zwar nur ganz krass wenig Geld für die Arbeit, aber ich habe alles, was ich brauche. Ne? Und das ist natürlich, kann ich in meinem Ding bisschen, wenn ich mir selbst gespräche, 4 Stunden lang sich interessiert sein, das ist normal. Und bei anderen wäre es nur total problematisch, wenn ich mit so einer Sendung aufzeichne, halt mir für ein Selbstgespräch. Ich sage mir, vor der Zeit hoch, nicht für ein Selbstgespräch. Jetzt wissen wir, was ich bevor ich hier mein Selbstgespräch mache, sind einfach so eine Sache. Aber wenn das sich hört und mich gar nicht versteht, sondern so gemurmelt, so wenn ich dann, ich sag mal, in so einer Story bin, wenn ich das erstelle, sagen wir, ich weiß, dann sind das hoch, wenn ich keine Selbstgespräche, das psychisch gedeckt ist, ne? Wenn ich auch das so in der Deutschen siehst, das wird sich von deiner Zeugung keine, also, in USA ist es so, wenn du da als Krimineller, der Beschrift hast, das nicht aufhalten zu machen. In Deutschland ist es natürlich psychisch nicht gefährlich. Da guckt sich natürlich auch an, denkt, dass du dich über das ist drin. Aber auch, das auch dein Verhalten, du kannst es nicht rechtfertigen. In USA ist das safe, du kannst es nicht rechtfertigen. Wenn ich zum Beispiel als NSU, Tussi da, der hat ein paar, ich sag mal, Türken und Tussis, ne, der hat irgendwie 20 Stunden gehabt, die hat eine 130-jährige Erklärung vorgelesen, ne, hier in Deutschland. Ja, der Typ ist krank, fragt weg, der wird aber besiegen, das macht einen Anspruch, da ist es wirklich vor sich liegen lassen. Ja, auch eingezogen, scheiße. Nee, was will ich machen? So, das letztendlich war das ganz gut für mich, aber so richtig fair finde ich das nicht, also ich bin nicht rechtfertigen davon, mein Verhalten, ne. Während ich, wenn ich als Kriminelle Mörder irgendwas mache, dann habe ich juristische Möglichkeiten im Ende. Das ist ein bisschen unfair, aber weil, eben, das ist unfair, ne? Ja, ist aber nicht schlimm. Das ist es jetzt nicht egal, aber ich finde es ein bisschen unfair, dass man so die Möglichkeit in Deutschland nicht hat, aber, weil du gerade natürlich kann, dann kannst du die Sachen schon machen, ne? Ja, und hier kannst du halt mal, ich sag mal, meine Sendung aufzeichnen, ohne, dass man vielleicht einen Zurückteil. Einfach weil die Leute irgendwas vor der Tür irgendwie hören und denken so, ha, guck mal, der ist ein Gespräche, der ist erstens dran. Ja, dass ich hier irgendwie so als Fiction-Stories da, aber das ist für die Feier, ne? Ah, das ist aber unfair, ne? Was? Unfair? Du musst dich darüber hinsetzen, was du so hast. Ich sag mal, ein Anstandsbeweis ist ja fast schon mal wie Ladenpredigt, ne? Ja, so ein Standgericht ist dagegen noch relativ entspannt, aber kannst du dir also. Ich habe mal gesehen, dass man kriegt bei der Fenstergalaktiker, da könnte ich auch echt eine Aussage machen, ne? Das ist die kleine Sache, ne? Die, ich würde verstanden, dass das verfehlt, ne? Und ich würde keine Aussage machen, die irgendwie rechtfertigen, ne? Das wäre hier in Deutschland nicht so, also, wenn du mir so anguckst, da fände ich so kurz, ich krieg so 90 Schlachten, ich merke, ja, immer wieder auf Grundstück, ja, ich glaube, das interessiert mich auch nicht. Immer wenn die da immer jemanden, jeden Tag mein, dann hat man ein Aussehen zu befreien, müssen wir erst 8 schreiben. Ich habe natürlich keine Ahnung von dem, was ich mache, weil ich physikalisch drauf habe, was ich von der Welt erlebe, das wissen die alles nicht. Die sagen, ich kenne mich, wenn ich mal arbeite, dann mache ich halt Scherze, das mache ich immer, das ist gleich, also das lustig finde. Aber so mal, ich sag mal, irgendwie Gespräche, warum ich mein Zimmer nicht aufmache, warum konnte ich heute aus dem Grund, warum mein Zimmer eher unordentlich ist. Da hat sich tatsächlich eine Mühe gemacht, dass es auf Wurzeln und nicht vom Pizzen sehr regelmäßig. Das kann ich tatsächlich begründen. Also das ist tatsächlich die komplexe Philosophie, glaube ich, halt immer auf diese Art und Weise gestaltet. Das hat einen tieferen Sinn. Aber ich sag mal, das ist auch, ich sag mal, jetzt nach gut 20 Jahren, wo die so denken, die müssen mich irgendwie mit Trittfelsen versorgen und so, haben sie dann einfach gemerkt, fragen wir doch schlecht, warum der das macht. Also das ist selbstständig, die Dinge kann man nachschauen. Das ist ganz faszinierend, die interessieren noch so Sachen. Das ist auch voll nett, ne? Ich muss mich überfragen, wo kommt das Zimmer nicht auf, ne? Das ist ja sogar Gründe, ne? Das verstehen die aber nicht. Das ist ein bisschen unfair, aber das ist doch nie wichtig, was ich gerade in meinem Leben habe. Das ist doof. Ich will einfach nur zurück und ich mag es doch nicht. Ich will das aus bisschen ordentlich und aus verschiedenen Gründen, die mir gefallen. Aha. Oh Mann. Also wie gesagt, das ist halt so persönlich. Weil du hast ja auch immer gut gesagt, dass du selbst gekocht hast, einfach gut, ich fertig und gut. Hab ein paar Dienste, aber abwaschen muss ich heute auch, das ist ganz easy hier. Und man kann seine Sendung aufnehmen, ohne dass man dafür gleich natürlich auch hindert. Das ist natürlich total praktisch. Ist ja nicht so, dass die irgendwie nachhaken oder fragen oder so, ne? Sondern wie ich Geld für die Tür stelle, dass du irgendwie selber da machst, sondern ja, Pech hast, ne? Damit du nicht gesagt hast. Du hast ja irgendwas gedacht, oder was so. Aha. Das ist das, die Justiz in Deutschland, ja. Da habe ich schon auf den Eindruck, also so ist es mir sogar. Ich habe hier Leute getroffen, die leben hier fast 10 Jahre und wissen nicht mal, was sie haben. Also, das ist nicht so ein bisschen komisch im Kopf, das ist klar, aber so zumal jetzt erzählen, was sie hat, oder was die glauben, was sie hat, das wusste ich gar nicht. Die sagt, ja, die wissen gar nicht, was sie eigentlich hat. Und ich kenne viele Zielstrengen, die gar nicht wissen, wo das Problem ist. Ich glaube, das hat schon so getroffen, wo die ganzen Sachen da rumgeredet haben, was sie wohl haben können, weil die das nicht wissen. Ich verhab ja nicht, wenn ich zum Beispiel als Richter sehen würde, was ist der denn? Keine Ahnung. Wenn irgendwie eine Einstellung, die sich fällt, ja, ich guck doch, ich weiß es nicht. Aber es geht auch nach Monaten nicht rausgefunden, wo er das Problem mit dem ist. Vielleicht habe ich da nichts im Nächsten, aber ich bin jetzt jemand, der in der Handlung auch beurteilt, aber ja, das vielleicht auch französische Einstellungen, wie sie eigentlich normal waren. Also, aber trotzdem war das natürlich auch die Position. Das habe ich halt auch erlebt. Ne? Das sind Leute, wo ich denke, obwohl es ja funktioniert, betont er wieder falsch, was auffällig ist. Einige Personen sehen unterdurchschnittlich so aus. Ne? Und so ganz, ich sag mal, Hibis hier, die Frauen hier arbeiten, alles voll Model-like, alle Frauen, die hier eingeliefert sind, sehen alles scheiße aus. Ich habe immer das Gefühl, das geht einfach aussehen. Der hat eine Gesichtsform, der ist wie gesagt, tatsächlich. Ich habe mir zwei gesagt, der hat überhaupt nichts drauf, das war eine 2-0-Nummer. Die schaffen das, also, mittlerweile sehe ich das so vor, dass ich schaffe es nicht. Ja. Aber da muss man wohl was können, aber, eigentlich weiß ich, wie ein Pfand im Kopf, aber ich habe eigentlich in der christlichen Gesellschaft sollten die gar kein Problem haben. Weil, wir sind ja eigentlich im christlichen Stand, aber, wenn solche da die hier leben müssten, dann hat das hier mit Christentum nichts zu tun. Dann sind das eigentlich Leute, die auch im normalen Umfeld leben könnten. Wir müssen tolle Art, die könnt ihr, ich kann sowieso nur nicht klarkommen. Aber das braucht ein paar Querschläge, aber, ich habe die meisten, ich glaube, 90% hier sieht, verstehe ich nicht, warum die nicht in der christlichen Land einfach zu leben werden. Das müsste eigentlich funktionieren, wo man doch eigentlich Jesus hat, Nächstenliebe und wenn ein Vater verständlich ist, das gar kein Problem. Ich verstehe das Problem nicht. Das ist einfach. Ich weiß, dass die ein bisschen anders sind. Die sind vielleicht ein bisschen gefügiger als andere, die sind hier vielleicht mit einer Rücksicht aufeinander als andere. Die Farbe machen ein bisschen scheiße, aber das ist nicht. Ich kenne die Leute, die scheiße labern über Esoterik, über, wie nennt sich das, über irgendwelche Aliens-Geschichten und sehr merkwürdige Verschwörungstheorien. Also das ist nicht, warum es die erklären, das ist eine Betonung und das ist genauso dran, wie das viele sich auch erzählen. Also ist ja das Problem eigentlich, dass es passiert ist. Angeblich gibt es irgendwas von meiner Netz, aber ich glaube, das ist also auch eigentlich alles so Leute, die denken, normalerweise eine Art Weg zu laden, das ist einfach keine Probleme gegeben. Ich verstehe es nicht. Aber also, ich verstehe es, aber das Problem ist. Also ich sehe es immer nicht so, ich kann auch nicht ein Problem haben, aber. Ja, ist halt so. Wobei, ich kann mir vorstellen, dass einige haben echt gerade Deutsch sprechen, aber das ist halt überall so, ne? Wenn sie lassen sich gehen, weil sie vom Bach zur Arbeit ist, das ist halt alles normal, alles, ne? Obwohl, die haben irgendwie ein paar andere Fragen zu ziehen, aber ich denke, würde ich sagen, das ist klinisch relevant oder so. Wo ein paar Leute, die echt krank sind, aber die was die sind ganz normale Menschen, eigentlich so. Ich will gar nicht wissen, warum klappt das denn normal? Das ist irgendwie so ein bisschen. Ich verstehe es nicht. Weil, ich weiß nicht, ob das irgendjemand anders angeht, aber ich finde das so. Okay, eigentlich hat das nur was. Wo war das noch so? Wo war das irgendwie? Irgendwie das unzufrieden mit deinem Leben. Nein, das will ich gar nicht wissen. So. Aha. Und jetzt muss ich irgendwas sagen, ja? Mir kann auch nicht irgendwie. Nee, ich kann auch wissen, was dir so auf den Kopf geht. Das ist richtig, ja. Dass die Leute halt die Fragen keine Rechte haben, ja. Also ich kann die nicht wahrnehmen können, aber die will ich entscheiden. Also das ist immer ein Problem, das weiß ich. Ja, ich habe das schon gemerkt, dass das viele Probleme hat in Deutschland. Weil das Geld ist, ja, das ist für mich nicht ansprechend, wie zu meinen, aber ich habe ja zwischen der FFM, dann zum Radio, wenn wir hier wieder öffnen, auch immer nette Mails geschrieben, wo ich denke, ich glaube, das andere andere schon ziemlich normal, ne? Ja. Und eigentlich, dass du da nicht so hast. Ich sag mal, viele normale, die ich hatte, wenn ich da was komme, wo ich denke, das ergibt keinen Sinn. Weil das natürlich, kommen mir so sinnvolle Argumente wie, das muss ja nicht als logisch sein im Leben, ne? Weißt du, ich finde, ich bin da gewöhnt, in Zivildiskussionen einfach einfach nur dumm angemacht und beleidigt zu werden. Das ist ja üblich hier im Netz. Also, ich verstehe das manchmal, ich habe auch eine Menge von, ich finde das eigentlich ganz cool, aber ich traue mich zu schreiben, weil da kriege ich wieder so einen Shitstorm. Also, es gibt eben Diskussionsverschwung, die sich ein Problem in der Wissenschaft. Also, man kann im Internet eigentlich nirgendwo was schreiben. Also, nicht ohne einen Shitstorm zu kriegen. Also, da sind sie nicht bemüht. Also, die Profis machen die Wörter, wenn sie nichts kann. Da gibt es die Fanatiker, die sowieso nur irgendwelche Predigten halten, so zu denken. Das ist irgendwie cool, wenn man anstatt anfängt, mit da jemandem einen aufzugeben. Das ist natürlich eben normal, dass sie falsch meinen. Ich glaube, nur anstatt sprechen oder sprechen hat, weil noch was getan werden muss. Aber ich sag mal, das sind mehr so die Fraktion religiöser Einstein-Anhänger. Aber es gibt natürlich keine, die sagen, entweder das Modell gut oder schlecht. Und wenn es irgendwo schlecht ist, muss man halt gucken, ob du es besser machen kannst. Ja, wenn du die Grundhaltung gegen Einstein sagst, was ist das wohl? Dann ist es auch traurig, das ist ja keine Probe im Abend, wo man auf die diskutieren kann, das ist ärgerlich. Also, egal was du machst, also du bist ein Forum und dumm angeklappt. Wenn du mal irgendwie einen Vorschlag machst in der Forum, ich bin grundsätzlich immer dumm abgeklappt, angeklappt. Das ist kein Vorschlag, ohne irgendwie, das ist auch üblich hier so, ne? Das Ding ist einfach, dass jeder nächste Schüler wird gemacht und dann hat er so eine Dreiviertelklasse, ne? Wird aber auch praktisch nicht diskutiert, ne? Und Tatsache, dann läuft tatsächlich mal ein oder zwei Leute in meinem Leben fällt, aber das ist natürlich erstaunlich wenig. Weiß ich nicht. Das ist eigentlich das Problem, das ist nicht so. Das ist eine richtige Mobbing-Kultur, das habe ich dir noch geschrieben, aber irgendwie habe ich noch verschiedene Radiosender geschrieben, aber da ist ja auch keine genügend Antwort, es gibt kaum Meinung, ne? Ja, es gibt das für mich scheiße, wenn du denkst, ich schalte sie mal an, keine Reaktion. Egal was ich mache. Jetzt habe ich den Eindruck, dass ich jetzt mal die Vernichtung New Yorks, ne, mit so einer Kombination aus Chemie, Bio und Atomwaffen, ne, wo Leute erst richtig grausam leiden, dann eben entkrepieren und dann mit Atomwaffen weggesetzt werden. Das kriege ich schon ein bisschen durch. Ich muss das mal persönlich angesehen vorher. Ich hau das erstmal in die Fresse, mach keine Anzeigen, was ich persönlich vorhabe, dann denkst du dir so, okay, das hat das durchgezogen und dann denkst du so, kommt nicht im Fernsehen. Da kommt irgendwann so ein Bericht, dass tatsächlich New York in den 20er Jahren noch von Atomwaffen geschossen wurde von den Russen. Und das ist New York gar nicht geahnt. Das ist so offiziell in der Anmeldung plötzlich, dass New York tatsächlich in den 50ern einmal von den Russen weggebombt wurde. Also das hat sich wohl dann wieder geregelt. Die war zwischen oder so. Warum? Weiß ich nicht. Warum soll es dann irgendwas dazwischen sein? Wieso? Ich wollte eigentlich das was mit Prinzessin Leia machen. Ja, aber die will nicht. Vielleicht gibt es die gar nicht. Hey, hier ist das eine Prinzessin Leia, die sich Disney jetzt gerade angeeignet hat. Aber ich sag mal, einfach was gibt es ja. Wahrscheinlich schon, ja, das ist möglich. Ja, natürlich ist die Prinzessin Leia mit Jonas zusammenbringen. Nein, Prinzessin Leia würde ich grundsätzlich eher mit Chewbacca zusammenbringen. Allein, weil. Was? Ich verbreite mir das Gerücht bei Leuten, die Star Wars überhaupt nicht kennen, dass Prinzessin Leia mit Chewbacca zusammen wäre. Das ist ein Twist, das ist ein Loop, oder? Wie viele von uns Tagged haben, als wir das erste Mal gesehen haben, oh, die eine schöne Prinzessin und ein fester kleiner Jedi, ne? Das ist verlaufen. Zum Glück ist da nichts gelaufen. Stell dir vor, die hätten das später rausgefunden. Was da passiert wäre. Was? Jemand, gerade der Situation, ne? Eine hübsche junge Prinzessin, ein hübscher junger Jedi. Wie viele von uns haben gedacht, da war es irgendwas demnächst. Also das ist da keine Schlussbild, dass die am Ende zusammenkommen, ne? Und es sind Geschwister. Ich weiß nicht, wir haben das mal so kurz bis gedacht, und wir machen so schnell so viel Schiff, was für uns die Fähigkeit. Aha. Aber ich, wie gesagt, ich verbreite halt immer gerne das Gerücht, dass Frühstück lernen ist, was das zusammen ist. Oh, das ist aber nicht gut. Wenn Sie das nicht glauben, dann tippe ich mir auf Jar Jar Binks, aber Jar Jar Binks, das will ich auch schnell. Ich tippe mir auf Jar Jar, also weil das Ding zwischen ihr und so ein Kopf nochmal. Der sieht gut aus. Jar Jar Hood. Ja, also das ist ein leider Jar Jar Hood, das sieht ja nicht so. Jar Jar war auch nur so falsch, also viel zu. Aber Joey hat sich für. Joey hat auch so diesen arenalischen Style, wenn ich mir vorstellen könnte, dass du Frau Stehner auf war. Aber ich glaube das nicht. Ja, das ist jetzt nach 20 Uhr, also nach 0 Uhr oder 1 Uhr. Da kann auch mal herstellen, das ist ja das Ding, dass meine Sendung sich ein bisschen an die Sendezeiten hält. Weißt du, so nach 0 Uhr kann man auch noch andere Sachen treten. Ja, echt. Jetzt richtet sich zumindest die Uhrzeit, das heißt. Jetzt kommt halt so eine Sache, wo du denkst, das kannst du nach 22 Uhr nicht bringen. Und nach 0 Uhr kommt dann auch so Sachen, wo du denkst, ob das nur moralisch einwandfrei ist, aber tatsächlich ist es einfach. Ich hab's immer da. Die mögen sich auch irgendwie, ne? Die reden nicht miteinander, aber die Augen sagen alles. Ja, das ist ein bisschen was für die Last drin. Ich krieg irgendwie diesen Antennen halt nicht in die Star Wars gewesen. Ja, wahrscheinlich, weil ich das nicht will. Wieso? Gefällt das auch, was ich für eine Aktion erzähle? Wieso? Was denn wir noch das Thema? Ich habe gerade Dinge noch mehr sagen müssen. Ja, aber meine Leute kommen gerade vorbei. Es dauert natürlich auch ein bisschen mit meiner Leute wissen, wo ich bin. Dann will ich nicht besser Geld haben, aber wenn ich wissen, dass ich wieder finanzieren bin, dann kommen die natürlich vorbei und fangen dann nicht an. Kleine Leute, ja. Ja, ich hatte ja auch noch so Leute nebenbei, die, ich sag mal, ja, die bieten halt Produkte und Dienstleistungen an, die sonst auf dem normalen Markt statt kriegen würden. Aber wir haben alles ja frei und einen ethischen Mindeststandard. Das ist zu sagen. Ja, ich sag mal, die Regierung kaufen bei mir immer gar nicht. Ich hab gute Preise, ich hab gute Produkte zum fairen Preis. Und wir fragen nicht immer nach Papieren. Ey, guck mal, klar, ey. Das, ich würde sagen, jetzt, das mir ganz, die sind echt gut. Aber die haben halt auch so eine moralische Prüfung, also, die muss man sich ein bisschen aufpassen, das sind halt ganz normale Geschäftsleute. Die bieten ihre Produkte an, wo sie meinen, dass die auf dem öffentlichen Markt auch verfügbar sein sollten. Also, als normale Erträgung selbst natürlich auch gerne für ein paar Verteidigungssysteme. Und wenn du das Geld hast, dann verkaufst du die. Also die lassen jetzt quasi abnehmen oder verarschen, dann sind die aber eben nicht moralisch standardbereich, die Preise bezahlt, ne? Die haben auch passende ein paar Angebote, und das werden die auch drauf geführt. So was ich sagen, dass so die ganzen Psychopath-Typen theoretisch, die wir loswerden wollten, weil die negative Score hat von Lateinethik, dass wir immer noch die Möglichkeit haben, die, ich sag mal, wieder zusammenzubauen in der Fabrik und dann ja, natürlich. Dann kannst du mal was erleben, also wenn sie nicht nochmal für ein etwas christliches Leben erschienen werden. Das können wir immer noch machen. Die Brocken, ja, die haben wir nicht alle im Plakat, aber die können wir immer noch wieder herstellen, zum großen Teil. Das heißt ja auch gar nicht, dass wir so ein bisschen verkauft, aber das sind so die zwei Großteile, die können wir jetzt zulassen, dass ich alle Fälle diesen Aufwand. Und vor allem, wir müssen erstmal 20 Jahre einladen. Das heißt, die nächstmögliche Transaktion zu nennen in der Größenordnung, das wird Ihnen nur 20 Jahre Wartezeit, vielleicht darf das keiner wieder machen. Also das heißt so 20, 40 Jahre, dass man abfangen muss, bevor man so ein Herzkonzert durchführt. Einfach, weil es auch alle, die Dienstleistung brauchen, die Stabilisierungsfunktion, die ganze Infrastruktur, die für das also die Energiegenerator muss ich auch sagen. Ja. Da ist der Techno ganz Infrastruktur, die aber so ständig irgendwie die Herzkonsumanten sind herbuchen. Also, man kann das so machen, aber ich weiß auch nicht, ob man die Organe wirklich 20 Jahre einlagern kann. Also das wäre schon sehr lange. Ein paar Jahre, drei, vier Jahre, das wäre ja gut, aber nach fünf Jahren wäre es auch schwierig, die Organe weiter zu nutzen. Also das ist kein, ich weiß nicht, ob das wirklich, aber das ist nicht sehr ernst. du hast die ganzen Typen, die nach deiner Ethik negativ waren, verkauft. Ziemlich. Also, das ich, die ganze, natürlich habe ich die Städten, die waren natürlich, da kriege ich immer ziemlich Geld not. Ja. Wegen irgendwelchen, nicht wegen der Board, also, die hatten ein Problem an der Bank, dass da, die Städten das mit umgetrieben haben, wo genau, sind wir gerade am Platz? War das die Stelle, wo du, ja? Wieso? Ja, ich kann nicht einfach Materien an unseren Wirten schädigen. Das ist was mit von mir. Wenn du, ich sag mal, bei einer universellen Materie, oder guck wieder irgendwas raus, und jetzt machst du nicht in der Zeitaktion, musst du halt die Geldwerte, zum Beispiel das Geld, und die Gegenstände sind alle nur sehr verbunden. Das heißt, wenn du größere Menge Geld in einem anderen Universum transferieren versuchst, die Geldgegenstände transferieren. Vergebe ich anders. Und wie gesagt, also so eine Transaktion, die kann man nicht so oft machen. Ne? Die haben ja auch, ich sag mal, es gibt da auch viele Universen und pro Sektor haben wir nur eine bestimmte Anzahl Transaktionen, die wir durchführen können. Das dauert auch eine Weile. Und es gibt auch viele Universen. Wie gesagt, das muss natürlich auch so ein bisschen funktionieren. Wieso? Also, das wird ja dann extra gemacht, das ist ja extra Buchungssysteme. Das wisst ihr gar nicht, oder? Das ist für sowas alles für interuniversale Transfer auf Transfersysteme. Nein. Wenn ich so ein Volk wie die, das Tod ist bei den Waffen, die waren gar nicht so, und die haben auch nicht so viel Geld gehabt, aber ich sag mal so, die hatten natürlich allein nicht die Summe von Leuten, hat unheimlich viel Geld, und wenn du deren Gesamtbesitz suchst, dann kannst du auch gute Sachen an anderen Gärten kaufen. Du darfst auch drum, irgendwo Buchung zu geben, ne? Du musst auch ein paar Leute spielen, aber normalerweise lass das dann. Und dann wird das halt umgesucht, und okay, man muss da so ein bisschen aufpassen, da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, da passieren ja natürlich Sachen. Ja, weil natürlich, wenn du das in der Theorie gelernt hast, du denkst natürlich als Laie, okay, da passiert nicht viel, das hast du wieder mal zu schneiden, und du hast mit mehr was Zeit, als Zeit aber schneller. Aber gerade wenn du so im Bewerbungsgrenzen gewinnst, dann kannst du natürlich auch viele Sachen, wo du eigentlich vorbereiten musst, aber kannst du so bei der Erstrufung, wenn du gar nicht weißt, was da passiert, musst du natürlich ein bisschen improvisieren, du hast ja gesagt, was Theorie, was für mich zu ausleihen, da musst du ganz viele Sachen beachten, das wusste ich ja vorher nicht. Aber normalerweise sieht es da auch, wenn man so viel Geld hat, dass man so Buchen durchführen kann, dann ist man in der Regel auch in der Lage, da spontan reagieren zu können. Das ist einfach so. Davon gehen wir einfach aus. Das heißt, wenn man eine Erstbuchung macht, einfach überraschend kommen, die ganzen Erschütterungen und so, aber in der Regel sind wir sowas genau in der Lage, dazu können wir. Und das wusste ich ja gar nicht. Das ist durchgekommen. Ja, das ist klar. Nee. Das habe ich auch dafür bei meinem Tag. Das passiert aber nicht. So. Das habe ich ja gemacht, das ist ja passiert. Irgendwie muss ich ja jetzt von mir selbst sagen. Das muss ich halt in der Buchung in die Universität von mir. Ich wüsste ja nicht, dass die Materie, dann, das Geld an die Materie gebunden ist pro Universum. Das ist dann auch kein Problem, ne? Nein, das ist kein Problem. Da kann man so einen Fall einfach mal wegbuchen, ja? Nicht einfach so, dass du das schon kannst. Aber es gibt ja Leute, die führen dann, wenn du nicht hast, suchst du die Buchung aus, ja. Natürlich. Eben wenn du hier in Holland, die über die irgendwas raus und so weiter verbannt, dann ist es eigentlich nur so, dass das Produkt machst, dass man noch da ist, wenigstens. Ja. Und das machst du ja nicht übrigens, wenn du nicht hin und bist du das Produkt da selber, in der Regel gestellt, das ja. Das tue ich dann selber, das war eine Geschäftsführung. Ich bin das Ding noch. Ich bin das Ding noch. Ich bin das Ding noch. Ich bin das Ding noch. Ich bin das Ding noch. Ich bin das Ding noch. Ich bin das Ding noch. Ich bin das Ding noch. Ich bin das Ding noch. Ich bin das Ding noch. Ich bin das Ding noch. Ich bin das Ding noch. Ich bin das Ding noch. Ich bin das Ding noch. Ich bin das Ding noch. Ich bin das Ding noch. Ich bin das Ding noch. Ich bin das Ding noch. Ich bin das Ding noch. Ich bin das Ding noch. Ich bin das Ding noch. Ich bin das Ding noch. Ich bin das Ding noch. Ich bin das Ding noch. Ich bin das Ding noch. Ich bin das Ding noch. Ich bin das Ding noch. Ich bin das Ding noch. Ich bin das Ding noch. Ich bin das Ding noch. Ich bin das Ding noch. Ich bin das Ding noch. Ich meine, die können es hier ja eben legal nach Hannah verkaufen. Das ist egal. Also, wenn die lokale Regierung oder was ist, okay, dann kann es machen. Sonst könnte man auch was Rezept, ja. Jetzt wie Deutschland, dass du sagst, ich zum Beispiel bin zutatungsbefreit. Einfach weil ich nicht kenne, wo ich sein kann. Und dann theoretisch, wenn man alles ist, dann kann ich auch was Rezept kriegen. Und das unergeltlich, das kann ich sogar. Da sieht man, wenn ich nochmal einen Zigarren zu trinken, dann zu glauben, dass das in meiner Krankheit ist. Du könntest mir sogar was sagen, wenn ich würde nicht so bezahlen. Und wie weiß ich, weiß ja nicht, ob das echt ein Segen ist. Das ist doch auch nicht teuer, ne? Achso, nee, das macht der, glaube ich, nicht. Also, gerade wenn man ein Team für Vorhersagen und sagt, schreib die Welten, irgendwelche, für 20 Welt und Drogen. Nee, ich glaube, das würde ich auch so nicht unterstützen, dich noch Fantasie verlassen machen. So. Ich dachte nicht, aber das Problem ist. Wieso? Ich dachte, ich bin das voll gefährlich. Ja, du hast noch kein Alkohol. Ein Tee. Oh nein, ey. Wir müssen mich noch trinken. Ein Tee fängt. Wie viel Tee trinkst du eigentlich am Tag? Das habe ich noch nie gezählt. Aber ich sag mal so, ich. Sag mal ganz ehrlich. Also ich nehme so einen billigen Aldi-Tee, der so bestens das Tee drauf. Und davon haue ich so 7-8 Pakete die Woche. Also nicht voll, also Pakete. Kann ich mir erzählen, wieso du so viel trinkst? Ich nehme mal Schalk an. Das hat zum einen mit Rückverlagerung zu tun. Nee, Kippen macht jetzt doch nicht abhängig. Zum anderen habe ich mal eine Studie gelesen, dass Studenten, je mehr sie trinken, also nicht alkoholisiert, halt ja, desto höher ist zwischen die EQ. Halt eigentlich Schuhe versteckt man eben. Das heißt, in der Regel sind Studenten, die mehr Wasser trinken, aber mehr, ich sag mal, die alkoholallergische Getränke, intelligenter. Also, das ist so mit etwas anderem an, so klein. Ach so, da ist immer so ein Versuch. Abgesehen davon macht mein Tablet noch unheimlich müde. Ich hab's so. was machst du denn jetzt? Keine Ahnung. Und die Buchungsstelle, ja, die ist durch. Und der Community schon, ja, das ist doch alles gebucht, kein Problem. Das heißt, ich, eben, zum Glück, deswegen habe ich auch den Konkurs, nennen wir die Konkurs, die Militärstar. Deswegen habe ich sie auch vorhin abhalten lassen. Ich hatte so, also das habe ich vorher gemacht, da war das noch nicht gebucht, alles klar. Das ist so, ich weiß nicht, was das gekostet, aber das ist was für Verhandlungssache. Da dachte ich so, da gebe ich halt den Plünderern die Möglichkeit, das zu plündern, und das war sowieso mal zwei, das habe ich ja rechtmäßig erworben. Über einen Regierungsposten. Das ist ja meine Sache, wie ich mit Geld ausgebe. Ich meine, wenn die Schulden bei mir haben, ne? Also, wenn der Staat Schulden bei mir hat. Wobei, du selber bist der Präsident, ja. Ja, aber da hat sich ja nicht für meine Amtsgeschäfte. Ich meine, wenn der Arme her. Weil man hier schon besonders noch so zu tief weiter so ist. Oh. Ey, man, das ist ein dicker Spur, da wird man so. Ich finde es gut. Ey, also, du fühlst dich noch mal. Sag ich, hast du denn eingestellt, was erstmal so, so bin ich dieses Tatumcheck noch eingestellt? Ich hab nicht mehr. Ich hab nicht mehr. Das ist eine intergalaktische Situation, da ruhig ich nicht hin. Ich hab die wirklich, das ist mein Vorbei. Das verstehe ich nicht. Ja, die haben ja, so, ich hab ja gesagt, zum Beispiel, der hat mir gemerkt, dass ich jetzt Verzeihung am Fehler, aber das hat mit denen nichts zu tun, dass man anderes Alter nicht hat. Andere Völker. Was ich dachte. Nein, das Ding ist nach den Meinern, auch so ein Fall, dass ich das Platz gemacht habe. Wie viele Perspektiven, pro jetzt steht zurecht, weil diese, ein, das war ein Tag, glaube ich, das war halt, ne, auf den Luther Freitag, die ist so viel der andere. Und die Nord fanden auch sogar alle, die sind ja auch so ähnlich evangelisch wie ich, ne. Ja. Dann haben wir uns, das war ein, da war ich ein bisschen schon in den Medien, und dann dachte ich, wieso, was machen wir? Und dann dachte ich, nicht. Die Nord haben gesagt, okay, wir kriegen die jetzt. Und dann haben wir es gemacht. Das waren so alles so sozusagen, das sind also, wenn sie sich jetzt dann, ich sag mal, wenn es hochkommt, die Bremstasche sozusagen, wir müssen sie werden sagen. Was? Das Universum ist groß. Ziemlich groß. Und ich sag mal, das waren jetzt prozentual nicht so viele, aber das war praktisch die Schuss und Förder in einem gesamten Universum hier. Das waren relativ viele, aber wenn das jetzt als Zahl so siehst, nur die Körperlänge, wow, das waren viele, aber weißt du, das, ja, wie gesagt, das waren halt schon die mathematischen Faktoren oder irgendwas verfahren, aber die sind eigentlich jetzt auch pro irgendwas, das ist schwierig gesagt, die kann man noch als Formel ausdrücken. Also das muss dann auch, das wurde dann auch 10 Jahre vorbereitet von den Orden und von so viel. Ich glaube, das war aber durchaus ohne zivile Verluste und so. Das wurde einfach so, das ist so, ja. Und das Problem war, dass die Beinern und den Wortkraft halt auch beschweren vom Publikum, dass ich sagte, dass da kein einziger Schuss gefallen ist, ob man nicht jetzt doch mal ein paar Krampfchen einbaut. Und da kam das ganz praktisch, dass sie sowieso auch nicht brauchten. Ne? Also die Dinge auch nicht anzufangen. Das war einfach so ziemlich die Bevölkerung, die, ich sag mal, wirklich böse war, ne? Ja. Das war wirklich die Dunkel nicht, aber ob die Religion gedacht machen, weiß ich nicht, aber die war in der Hand und ich sag mal mehr als unangenehm für die normale Bevölkerung. Aber aha, das dauerte dann aber auch ein paar Stunden, ja. Ja, das war auch schon gewesen. Und das wurde alles verbrechen, damit auch, die wollten natürlich nicht, dass wir eigentlich Genetikum wiederbeleben können, selber. Die wollten uns schon weggestellt, dass es nur noch vereinzelt geht, wo mein Thema gewesen ist. Also, da ist nicht mehr viel zu machen, die Geschichte nicht wieder. Ja. Die ist weg? Ja. Wo sind sie hin? Weiß ich nicht. Also, es ist natürlich jetzt schon sofort, in welchem Zweck wohin gehört. Kennt ihr Worms? Ja. Da gibt es doch so ein Cash, wenn sie zweimal nach links, nach rechts, um sich dann durch die Tunnel zu graben und so. Da gibt es so ein Bug-Patch. Ja? Da gab es damals so alte Serie, wo du hast so Waffen, eigentlich mit Lichtschwerter und Drills und, ne? Ja. Und wenn du dann diesen Bug-Patch hast und drehst du praktisch diesen Blutschritt auf, oder? Ne? Dann stellen wir den richtigen Zudeck zu, wenn ich nochmal, ne? Wenn du auf dich schießt, ne? So ungefähr war das aus. Ja, ich glaube, das Publikum, hat die dann gewusst, was bei den Borgen und bei den Meinern nichts passiert, was auch was zu tun war. Und die anderen Völker, also das andere Frage praktisch, dass sie sich erstmal ergaben, die braucht es hier auch beim Namen, aber da sind eh nicht gekommen, aber ich finde immer, da muss man sich sicher nicht mehr die zu benennen, aber das sind die mit den letzten Ergaben. Was hast du denn da gemacht? Ich habe mich schon gewundert, die Organe zu nehmen, was weiß ich, wo sind die, keine Ahnung, wie groß die Angst und was das Schwein, ne? Das sind halt so, wie du schon auf die Nacht stecken, das sind Gold und die helfen sich dann mal fest und verwandeln einen zu, weiß ich sowas. Die Wandel? Ja, aber nicht so, ob wir das ist, sagen wir, die Gold kann man sich davon inspirieren lassen und, weil dagegen ist es so schon abgeschlossen, dass du bist dann so eine Art, deswegen die Organe sind wesentlich teuer. Ne? Ich kann sie gar nicht zahlen. Aber weil sie die Fähigkeit haben, sich Organe für die Niere, ne? Die sie nicht erwerben sollen, die werden meinen Körper praktisch nur auf zu einer Art geheimen Vorzeiberg. Ne? Also ist ganz harmlos. Und das bloß, ich glaube, da kommst du nicht so viel außer an. Das finde ich, ja, das ist eine diskrete Angelegenheit. Und die waren halt die Aktiven. Ne? Weil. Wenn dann der Organe mal gehört, ist ja auch so recht gut. Aber es geht auch nicht. Selbst wenn du, ich sag mal, in so einem normalen Scanner bist, also dass du dich gar nicht aussehen hast von Menschen, aber das ist kein Problem. Das ist, aha. Und die werden wieder hochfliegen, ja. Ja, das ist ein Problem. Das Ding ist, das sind praktisch nicht lebenswichtige Organe. Das sind auch passiv, die haben auch viel Schwert von der Organe, das sind die Schwerten, aber kriegt die einfach tot, das ist gar nicht so einfach. Achso. Ja, die haben noch besser, aber von mir nur das nicht ran. Und dann von denen die töten, das ist egal. Ich hab zwar auch so Waffen, mit denen kann man motivieren, dass neue Leben fixieren, aber das bringt mich da auch nicht richtig weiter. Ich muss mich noch ein bisschen einfinden. Zu erfassen, um multidimensionale Wesen zu existieren, aus den Schiffen, ja. Es geht aber nicht, bei mir nicht in die Geschwindigkeit, auch bei den Gegenteilen, wenn ich sagen, lesen, also, ne, also so ab 4 Dimensionen, ja, ab 4 Dimensionen, ungefähr. Aber das geht aber nur schnell, es gibt trotzdem noch relativ viele Wesen, allein, weil sie nicht so ein Jahr und halb zusammen mit 24 Konferenzen gehabt, ne. Also, wenn da ein Wesen in 3 Zeitdimensionen lebt, die kannst du nicht einfach alle wieder wegschießen, das geht nicht so einfach. Das ist ein Problem, ne? Das kennt das ja, wenn da so was, das ist bei dir normal, ja? Und ja, da gibt man nicht mal rein, man. Das ist so eine Welt, ja. Wo hast du denn was ändern? Ja, das Ding ist halt, das ist für eine Zeit, nein, ich meine, eigentlich hat die Regierung, wir haben zwar nur so kurz hinaus Regierung, aber halt, sie weigert nicht mehr Geld auszugeben. Wie man das mal merken, so eine viele Frau. Weil, ich hatte damals eine Fraktion laufen, ich weiß gar nicht, wenn mir da Geld passiert. Keine Ahnung, wie mir irgendwas Geld passiert. Das war eigentlich eine Fraktion, keine Ahnung, wie Geld ist. Irgendwas, keine Ahnung. Man kann einfach das Geld nicht zurückgeben. Das war einfach, wir hatten da so eine Auktionssache laufen und merken, was da nicht mitzahlen. Hat sich das Geld da ja angesammelt. Was hast du gekauft? Ich, was ich gekauft habe, vorgestellte Kinderbilder. Ich wollte halt Geld waschen. Weißt du, kennst du das an den Tag auch mit, wo du auf Kundrichtung kannst, wo du in den Höchstgebieten mir angezeigt wurde, und der Rest praktisch einkassiert wurde. Ja, so ist sogar das ganz verdächtliche Steinbilder, aber sehr hoch. Die Steine, so ist so angehört, sehr hoch, ja. Da muss ich jetzt nur was so gefühlt haben. Und dann habe ich halt, das abgesprochen vorher, natürlich in diesen Alarm gleich viel geboten. Ich hoffe, ich. Ja, aber ich habe noch 10 EFK oben drauf gefragt. Das ist wieder so eine Währung, endlich online. Das Gute ist halt, normalerweise müsste ich die erzahlen, diese 10 EFK. Okay, ja. Aber in EFK online darf man betrügen. Das ist ja auch kein Ingame-Gegenstand, ne? Ich habe einfach die EFK benutzt, um die anderen zu überbieten. 10 Stück, ja. 10 IFK, ja. Ja, das ist meine Sache, ja, das hier würde ich sagen. 10 IFK. Ja, also ich glaube natürlich, wenn ich 10 IFK, ja. So viel Geld. Das Ding hat sich das mit dem abgesprochen. Die haben das selber gefunden und du hast 10 IFK oben drauf gepackt, ja? Natürlich. Wie hat es ausgegeben? Ich habe nur 20 Euro Ingame-Währung. Also, 20 Euro, ja. Habe ich nur so ausgegeben. Aber die kriegen die nicht. Echt? Nein. Das ist ja wie im Regelwerk, so üblich, dass man auch um EFK Bescheid wissen, das ist keine Ingenieure. Und da ist der Druck legalisiert. Also, es gibt zwar Regeln, aber wenn da jemand um deine EFK Bescheid wissen, das ist dein Ding. Ich habe ja auch keine Ingenieure in den Wachbarkontakt, aber also, das sind eben keine EFK Betrug pro Person. Pro Person, ja. Du hast mich immer, als ich als Kind war, als Kind auch gefragt, warum ist 10 EFK Betrug? Ja. Das Dumme ist, natürlich die Kinder, die gewonnen haben, haben das Geld bekommen. Also, das Ding ist, das ist so eine Niemals-Option. Das heißt, ich kann das nicht zuhören, wenn der was gehört hat, ich kann das nicht wiederkriegen. Das ist ja ein günstiger Verlust, aber ich wollte halt wirklich nur das Geld was von den Leuten, die da mitgeboten haben. Also, das waren immer so Regierungsvertreter, ne? Da habe ich natürlich gleich gesagt, ne? Da lief das hier durch, das ist das Geld von mir, ich muss ja Geld waschen. Ich hab dir das Geld überwiesen, damit die da mitbuchen, weil irgendwo ist einfach diese Anlüge Prozess durchmachen. Einfach weil ich Geld was wollte. Ich muss halt was sagen, weil das Geld herkommt und dann sag ich. Also, kannst du sagen, was Requisit ist? Das ist halt jetzt so eine. Die müssen erst mal berechnen, wie viel Steuern ihr habt. Das ist auch natürlich, auch wenn es dann die Steuern dazu berechnen. Wie viel haben da so mitgebracht? Genau, ich denke mal 80 Millionen, ne? 80 Millionen Planeten? Was ist wie passiert? Ich hab halt gedacht, wenn die mal weniger weiß, was die auch machen, ich kann das nicht nachvollziehen, ne? Und dann hab ich gesagt, wenn du es dafür knappen hast, dann stellt die mal auf einen angenehmen Erwerb auf. Also, das ist erträglich für euch. Eigentlich ist das noch zu viel, wenn das auffällt. Aber ja, da konnte sich halt jeder Start und ich mal so bedienen. Aber ich habe schon auch noch deswegen, ja. Das heißt, die alles gemacht haben, dort geht die Bedienung, so für die eigene Tasche das will ich. Ich kann unmensch. Ich brauch das Geld ja nicht wirklich. Ich dachte, das ist das interessiert mich nicht so. Und dann habe ich gesagt, wenn ihr das Geld braucht, dann macht ihr die schöne Summe ab. So, das ist aber auch so viel Geld, ne? Ich weiß nicht, ganz boah, das sind die ganzen Wochen wie meiner, ne? Weiß ich nicht, aber genau. Das ist irgendwie die zu den ganzen Regionen. Das ist so eine schöne Traum, die dir so wünscht, ne? So viel wie die Hand in die Tasche kriegen, ne? Ja, ich finde, ist eigentlich Geld, die bekommen haben die. Echt, das ist eine Idee für die Bilder, ja. Jetzt hat er die Lehrer-Truppation, ja. Die Lehrer-Truppation, ja. Die Lehrer-Truppation, ja. Kann ich auch die Lehrer-Truppation kaufen, wenn ich sag, das ist mir so viel wert, dann mach ich das. Aber das geht schon von dir, ja. Ich muss da irgendwie Sachen machen, ja. Weil das war so einfach so. Und die Staaten, die das gemacht haben, haben sich dann halt, die waren halt Staaten, das geht um 20.000 Verbringungen, das sind Planeten. Das sind Planeten, viele Planeten haben eine zentrale Regierung. Als wir eine oder solche Transformationen durchgeführt haben. Achso, und dann dachtest du dir so, ne, sucht halt mal schon den Tag, was du dir brauchst, und den Rest überweist du weiter, ja. Das fällt dir auch, wenn die beiden Phasen sind, etwas weniger bieten. Dass wir sich den Infrastruktur auf einen Wert einstellen. So viel wie eben geht, ne, und das war jetzt in der Schwarzkasse, das sind die Bedingungen der Schwarzkasse, also. Für Gelder, die mir jetzt auftauchen und herkommen. Deswegen ist natürlich, jetzt müssen wir die Gelegenheit schaffen, dass wir die Gelder zurück so waschen, dass wir in eigentlich weniger eingekassen haben, damit die dann nicht mal eine der Bevölkerung zugelassen hat, weil die Bedingungen sind. Das soll ja nicht irgendwie mit Waffen sein, sondern das soll ja auch der Bevölkerung zugelassen, sobald es geht. Das Problem ist natürlich, so viel Geld in eine Sache aus, muss natürlich erstmal auf den, dass du eine Infrastruktur aufgebaut hast, damit das Stück für die gebrauchen kann. Also, ja. Das ist so ein, ich sag mal, so Transfersachen aus anderen Universen und einfach die Connections, das dauert auch alles, ne. Ich kann ja nicht einfach, ja, ich sag mal, bei so großen Transfers, wenn wir einfach 50 Stabilisatoren haben, um, sag mal, im Werbung zu schreiben, diese Geschäftsgröße umfangen, bis es schon, es gibt halt irgendwie mal wenige Fokus, ne. Das wissen viele gar nicht, dass das ein relativ armes Universum ist, ne. Ja, eben. Und ich sag mal, bis man hier so Infrastruktur geht eigentlich auf, und was man braucht, ne? Das dauert noch eine Weile, bis man das organisiert hat, die Staaten müssen wir dann vorbereiten. Da müssen wir erstmal, das ist alles gar nicht so einfach, ne? Das ist echt ein Problem, ne? Ich kenne das, weißt du. Aber die Lieferzeiten sind nicht so schön wie erwartet, ne? Ich weiß nicht, was wir noch so im Zeitplan verbracht. Ich kenne ja jemanden, der sagt, wie viel Geld ich habe. Die finde ich auch spannend, aber. Ja, wir nehmen manchmal alle so, nur mit seinem Teil, der dann denkt, so, oh Mann, du Mann, wie soll ich denn da jetzt teuer? Ob ich die nicht mal beißen kann? Oh, meine Tochter, wie ist mein PC? Wie gut die das brauchen, die Wirtschaft hier auch teuer, die bauen hier nicht aus. Wir suchen uns ja, ich glaube, das ist ja nur wie Horror Besuch, so ein bisschen ein großes Tier. Das heißt, das echt, so wie Horror Besuch, ja? Ich will jetzt einfach eher von Male sprechen, aber ich meine von Malika. Wie siehst du, ich sag mal so, Malisch? Ich glaube, das hätte ich, das ist gar nicht mehr das Fach hier, das ist nicht mehr. Ja, das funktioniert gerade, natürlich. Das dauert ja eine Weile. Ihr werdet das schon sehen. Ich hab dann, das ist jetzt nicht, dass sie irgendwie so die Tanzschule hat. Ja, irgendein Fach hat mir irgendwie, dass die mal gemerkt, ich hoffe, ich bin sicher, wer was bekommen. Es gibt so spezielle, und das halt die einen so verbesserten Schreibung wird schon verfassen, ne? Deswegen finde ich, wenn das ist sehr vernünftig, das ist jetzt nicht so, was uns in den Kopf setzt, ey. Nein, das ist ja, die sind nur zum Aufsetzen. Also die werden nicht fest gemacht. Die kann man immer fest geben, wenn man die weg haben will, dann gehen wir weg zu den anderen. Egal, das ist auch so ein Untertag. Das ist gar kein Untertag, das ist. Wie schnell sind wir? Ja, die haben uns selber zur Verfügung gestellt. Ich hätte auch bei den Engels Groupies oder sowas. Groupies. Wie? Ja, ich hatte doch auch wieder meine Freundin. Hast du das so erzählt? Nein, das ist noch nicht im Schlaf. Deine Freunde bei den Aliens. Hat sie die eine. Ja, ich habe noch von mehr Freunden. Das habe ich ja gesagt. Also, man kann der Zeit noch ja so, dass eine Frau sich maximal im magischen Zirkel so mit einem Zwerg oder was mit anderen verbindet. Ich glaube, das ist ne? Ja. Und das versteigert auch diese Machtfähigkeit. Wenn man die sich einen Mann connecten kann, geht das noch mehr. Und wenn man ein Mann kann, ich. Ist wahrscheinlich viele dafür sind. Ich habe da halt damals gesehen, dass die Matrix in Tune, das mit der Flexion und Verwerfung, die hatten da so, ne? Da dachte ich so auch bei Wütens auf Mass Reduction und so, ne? Dass ich bin da relativ ungehörig natürlich sympathisch, da habe ich mich halt mit der Maximalanzahl von Frauen verbunden, die möglich ist. Und viele mögen mich halt, und dann habe ich mir irgendwie rausgeholt, also so connected mit so Resonanzfällen, die Bock auf mich hatten. Und ich habe jetzt quasi das theoretische Maximum, was man an Menschen nicht erreichen kann. Und, wie gesagt, du auch schon mega Text zu haben. Das ist einfach, das dauert gar nicht lange, solche Quantität aufzubauen. Um dann auch mal, wie viele Frauen hast du gleichzeitig? Weiß ich nicht, ich versuche nur noch die Zeit zu mischen, dass du auch eine wahrscheinlich nicht so 3 oder 4 Milliarden, weißt du? Nein, das ist ja alles Single. Singles? Alles? Wie viele? Wir versuchen immer, sie brauchen auch schon diese Zahlen als Schatzversuche zahlen, ne? Kann man diese Zahl als Potenz ausprobieren? Muss ich mal versuchen abzuchecken, ob das geht. So natürlich mal diese Erzählung. Aber. Ich versuche ja das abzuschätzen. Das ist relativ übersichtlich. Also, wenn du so ein paar Potenzen übereinander setzt, dann wird das nicht mehr, also, das hier, das gibt es tatsächlich einfach mal auf so einem normalen, das gibt es dann auf so einem normalen, ich kenne die Courage in Tempo, du siehst doch noch gar nicht, wie kurz es die normalen, die uns aufreißen sind. Das gibt es als Potenz vom, also, als Potenz aufgeschrieben. Das kannst du nehmen. Also, wir wissen das nicht. Da brauchen wir nur ein paar Potenzen, weil das war nicht sicher. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber das Frieden auf jeden Fall als Frau, das wir auch so Zeit drauf zu stimmen. Also, wir können das nicht sein. Da brauchen wir auch keine so einen komplexen Schreibleisten oder so. Und das ist gut. Das sind ja nicht ganz so viele, ne? Das kriegt man auf so Prozenten mit Potenzen draufgeschrieben. Ja. Ja, das ist ja einigermaßen besser, wie es ist. Ja, das Ding ist, ich habe natürlich auch bestimmte Art von Frauen beschränkt. Ich habe ja gemerkt, dass ich ziemlich am Limit bin, was das nächste angeht. Ziemlich am Limit. Da hast du dich schon gesagt. Ich habe zum Beispiel auch geachtet, dass die Nazis eine Schädelphysiologie haben. Und ich würde sagen, so geht's dann zum Beispiel. Das ist einfach praktisch, wenn man was zum Connecten arbeiten kann. Das sind ethisch auf meinem Level, die mögen so meine Resonanz. Weil wir haben halt gewisse Körperstrukturen, die kompatibel sind. Oh. Bin ich fremd? Ja, und? Mach er nicht. Ich bin überhaupt nicht fremd, ich hab mir das erlaubt. Das war so schön. Oh. Dann sagt noch was? Ich weiß nicht, wie das schafft, ein dermaßen teilsames Leben zu führen. Das, ich meine, du baggerst die Frauen an, und sie geht auch nicht an Männer. Was so viele Frauen, dass man sie als Potenzial aufschreiben kann. Man muss sie davon nur genug übereinander setzen. Das Ding ist, ich bin der Telepath und weißt du, echt, das ist irgendwie aufgestraft und vor allen Dingen ist nicht so prickelnd. Stell dir vor, das braucht ja noch eine Geistfusion. Der muss das ja nicht bei Männern machen oder mit Captain Kirk auf meinem Bruder zu retten oder so. Sondern du kannst so eine Geistfusion tatsächlich auch nur froh machen, die völlig verknallt ist. Dann, zum Beispiel, das war auch mal bei, Das war Doppelgang 5? Nein, das war nicht Doppelgang 5. Das ist, ich hätte das nochmal. Ja, vielmehr, ich hätte mal so ein Netzgirl, das heißt, was? Kann sein, dass ich im früheren Leben auch mal Netzgirl war, und ich weiß, was das war. Netzgirl? Das ist so, da hast du hoffentlich so praktisch, so einen Stecker im Kopf und kannst du mit anderen Begeisterungsthemen machen. Oder vom Tisch, ne? Und kann sein, dass ich da Erfahrung habe, aber das ist auch nicht so wichtig, das ist einfach nur ein Hobby. Also, aber ich bin halt gewöhnt, falsche Verbindungen freizugeben. Also, ich bin da auch relativ unkompliziert. Also nicht so wie im Leben. Da kann man aber die Bestätigung kriegen, ne? Ja. Das ist ein Fick, ne? Das ist ein ziemlich heftiger. Ja, und? Ja. Und das ist normal. Ich glaube, wir sind ja Nachtprogramm, da geht was. Echt? Ich denke, ich ne? 10 Uhr. Das geht schon, also, jetzt ist wieder in der Nacht, die meisten Tage gehen sie schlafen. Und wir werden feststellen, spätestens um 5 Uhr fängt das an, deutlich softer zu werden. So, bis zu 6 Uhr, dass dann wieder um Meerschweinchen geht. Also, so Story von auf jeden Fall ist immer in der Sendung. Und, die kann man aber auch als Patent haben, ja, das kriegt man hin. Man muss nur ein paar größere Zahlen miteinander setzen, da klappt das schon, ja? Ja. Das ist so eingegangen. Das sind alles Frauen, ich sag mal, die so ein paar wichtige Teile haben, die eine Frau auch hat, ja. Also, ja, ich musste mich ja irgendwie eingrenzen. Das ist am leichtesten, mich so zu connecten. Aber ich habe natürlich nicht bei allen Frauen einen vollkommen connecten. Das geht ja auch nicht. Weil zum Schluss ist vielleicht ein bisschen die Materie ausgerechnet, die ich in meinem Körper habe. Ich kann nicht mit allen Körperteilen gleichzeitig, was? Das heißt, ich brauche für den Connection ein gewisses Maß. Also, man braucht für den Connection, ja, muss ich ja Teil meines Körperteilen darauf einstellen, damit ich so einen Connection halten kann. Und dann gibt es natürlich allein, dass ich die ganze Körperteilen habe, die ganze Haut im Körper, das Gewebe, gibt es so ein Unternehmen, das man erreichen kann. Das aber ich dachte immer, wie was ist das für ein Fest? Ich habe mir gedacht, dass zum Beispiel dieses Präsidenten da sein, das ist ja auch letztendlich demokratisch, das ist dann ja nicht eine reine Legitur. Das ist praktisch, dadurch habe ich eine gewisse demokratische Legitimation erworben. Zum Beispiel, dieser eine Elbe, in diesem galaktischen Superband, die bei uns in der Nähe ist, die ist auch demokratisch legitimiert. Ja? Ich sag mal, letztendlich bin ich vielleicht auch dadurch in dieser Situation, du hast durch den Netz, demokratisch legitimiert, dass du durchgezogen hast. Letztendlich kann ich auch wenig gegen tun, oder? Ich weiß ja, wie das ist, ne? Die Sieger schreiben auch schon die Geschichte, ne? Wie gesagt, nur so schreibe die Geschichte bekommt, ist so. Übrigens, sehr gerne Wissenschaftler, aber wie frei ich mit der Geschichte umschreibe. Weil wir noch ein einzelner echt spukhafter Fernsehserie gefunden. Ich habe eine ganze Menge Zeit und wissenschaftliche Fakten, wo ich so denke, ob das zeitlich so passt, so. Weil es gab einige Sachen, die ich früher gar nicht so mitbekommen, obwohl ich eigentlich dachte, dass die eigentlich nicht stattgefunden haben. Einfach weil ich relativ gut informiert war. Ja. Das ist so dumm, dass ich in eurer Persönlichkeit reden darf. Ich habe hier ein paar Bücher frisiert. Ah, dann müssen wir nicht drüber reden, ja. Weiß ich nur. Ja, das ist ja was aufgefallen. Natürlich, ich kenne das, das ist mir was aufgefallen. Das stimmt, aber das ist das, das hast du auch nicht. Aber okay, das ist so ein paar Sachen, müssen ja nicht so bleiben, ne? Naja, aber nicht richtig. Mich ist das interessant, dass ich muss ja immer wirklich in der Woche gehen, also, ja, wenn man nach Hause ist, ist nicht vorsichtig, ich bin in der Zeit, dass man traut. Okay.